bist ein guter. Du musst nicht schweigen, wenn dein Herz sagt, du sollst sprechen. Hier kann man sagen, was man denkt. Denn so zu sein, wie man halt ist, ist kein Verbrechen. Vielfältigkeit ist ein Geschenk. Wir sollten alle mehr wie Eddie sein, doch Eddie ist immer noch ganz allein. Realität ist, was du glaubst, nicht was das Fernsehen dir verkauft. Wenn du dran glaubst, dann wird es wahr. Willkommen in Utopia.